Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 85 und ich freue mich heute besonders auf den Beitrag vom Markus. Der hat nämlich das HTC Velocity 4G mal unter die Fittiche genommen und berichtet da von seinen Erfahrungen. Und dann habe ich auch noch jede Menge News für euch wieder zusammengetragen. Klar, alles natürlich im Zeichen des Vorfeldes des Mobile World Congress oder wie der auch immer genannt wird, mehr dazu später. Und natürlich auch die App der Woche, da könnt ihr schon mal gespannt sein drauf. Und dann würde ich sagen, gleich loslegen, denn es wird wieder gut vollgepackt sein. Und Markus, bitte sehr. Ja, dann auch erstmal von mir ein Hallo an alle Hörer und ein Hallo natürlich auch an den Rio. Ich bin der Markus, ich bin hauptberuflich Redakteur bei teltarif.de und mache privat die Webseite www.smartphonefan.de. Ich bin Handynutzer, ja, ich will nicht sagen der ersten Stunde, seit es die GSM-Handys gab, aber ich war schon relativ früh dabei. Mein erstes Handy hatte ich 1994 bereits und das erste Smartphone auch schon Ende der 90er Jahre. Das war damals der Nokia Communicator 9000. Ich habe dann auch ziemlich... ja, alle Communicator-Generationen mitgemacht, zwischendurch auch BlackBerry genutzt, dann den Hip-Top von E-Plus genutzt. Wir erinnern uns alle, das war das erste Gerät in Deutschland, wo man eine mobile Internet-Flatrate auch zubekam. 19 Mark 95 waren das noch, das war noch vor der Eurozeit, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja, damit konnte man unbegrenzt E-Mail-Push-Dienst nutzen, mit dem AOL Instant Messenger chatten, beziehungsweise halt eben auch im Internet surfen. Android-Nutzer bin ich eigentlich auch von Anfang an. Ich hatte damals schon das erste T-Mobile G1, die amerikanische Version. Die haben wir damals bei teltarif.de, ja, über eBay war es, glaube ich weiß es nicht mehr genau, bestellt. Und ja, das Gerät war damals eigentlich gar nicht so richtig brauchbar, denn... es gab damals einen Dienst, den gab es auch in Deutschland, T-Mobile, My Friends oder so ähnlich, wo man 5 bevorzugte Kontakte günstiger anrufen konnte. Das gab es auch in den USA und das wurde mit irgendeiner Daten-SMS initialisiert. Und dieses arme T-Mobile G1 hat sich totgesendet, hat immer wieder versucht, diese SMS abzusenden im deutschen Netz. Das funktionierte natürlich nicht. Kann einerseits zu enorm hohen Kosten führen, weil halt eben ständig eine SMS abgesetzt wird und andererseits wird der Akku leer genudelt. Das heißt, das Gerät war dann wirklich nur kurz zum Testen geeignet. Ich habe mir aber dann, als es im Februar des darauffolgenden Jahres in Deutschland rauskam, auch direkt ein T-Mobile G1 gekauft und ja, seitdem bin ich eigentlich auch begeisterter Android-Nutzer. Nicht nur, ich muss zugeben, ich bin auch begeisterter Nutzer des Apple iPhone. Ich verwende auch mehrere Windows-Phones, also ich verwende eigentlich immer mehrere Geräte parallel. Und ja, BlackBerry habe ich momentan mal stillgelegt, weil, ich sage ganz ehrlich, Geräte aus dann doch mehr als 3 Betriebssystemplattformen zu pflegen, gerade vom App-Kauf her, das geht ja dann doch ziemlich ins Geld. Also habe ich mich eigentlich auf iPhone, Android und Windows Phone konzentriert. Meine aktuellen Android-Geräte sind das Samsung Galaxy Note. Ich weiß, der Rio sagt, das ist wie ein kleines Tablet und genau das ist der Grund, warum mir dieses Gerät so gut gefällt. Denn es ist eben gerade noch klein genug, als dass man es immer in der Jackentasche mitnehmen kann. Und es ist eben groß genug, um vernünftig darauf im Internet zu surfen. Also ich hatte das Samsung Galaxy Tab erste Generation mit seinen 7 Zoll. Das war mir zum immer mitnehmen eigentlich schon wieder zu groß, muss ich ehrlich sagen. Und auf dem Smartphone surfen, das dann vielleicht nur so ein 3,5 Zoll Display hat oder 4,3, das ist dann wieder zum Surfen nicht so doll. Man muss dann ständig in die Spalten reinzoomen, die man gerade lesen möchte oder ähnliches. Das wiederum geht auf dem Note wirklich auch ohne, dass man eben zoomen muss. Dazu kommt, dass eben das Galaxy Note auch hervorragend geeignet ist zum Videos unterwegs gucken. Und da ich arbeite normal im Homeoffice, fahre einmal im Monat in die Firma nach Berlin und da nutze ich eben die Zugfahrt auch sehr häufig, um Videopodcasts zu schauen. Ja, zweites aktuelles Android-Gerät bei mir ist das Galaxy Nexus. Da war ich auch einer der Käufer der ersten Stunde. Damals die Mediamarkt- und Saturn-Aktion mit den Bootloader-Unlocked-Geräten. Ich war da also auch betroffen davon, dass eben die Google-Dienste nicht mehr funktioniert hatten, also die Updates für die Google-Dienste und dann musste man die Original-Google-Software flashen und dann ging's. Es hatte damals den unangenehmen Effekt, kaum hatte ich im Prinzip den ja, das Gerät vollständig eingerichtet, konnte ich es auch direkt wieder neu einrichten. Weil, ja, nach dem Aufspielen der Original-Google-Software statt der von Samsung bereitgestellten, ja, da waren eben alle Daten, alle Einstellungen, alle Apps weg. Die Apps installieren sich aus dem Google-Konto ja von selbst wieder neu, wenn man das entsprechend eingerichtet hat, aber alle Einstellungen gingen natürlich verloren. Motorola Milestone 2 habe ich auch noch. Ich bin nach wie vor ein Fan von Tastaturgeräten. Ich bedauere es sehr, dass das Droid 4, der Nachfolger sozusagen, bisher noch nicht für den deutschen Markt angekündigt ist als Milestone 3 oder Milestone 4. Denn das ist immer noch ein Gerät, das ich mir sehr wünschen würde, zumal ich halt eben auch viel Blogger von unterwegs, teilweise auch berufliche Artikel von unterwegs schreibe und da ist einfach ein Tastaturgerät wesentlich besser geeignet. Deswegen Milestone 2 nutze ich nicht mehr im Alltag, aber werde ich sicherlich nicht abgeben, es sei denn, es kommt doch irgendwann mal ein ebenbürtiger Nachfolger raus. Ja, warum der Beitrag heute von mir? Ich habe natürlich die letzte Uncast-Ausgabe gehört und dann mitbekommen, dass der Rio jetzt doch alleine weitermachen muss. Der Mo schafft's nicht mehr, aus zeitlichen und gesundheitlichen Gründen, wie er gesagt hat. Ich bin seit langer Zeit eigentlich begeisterter Hörer des Uncast. Ich hatte nämlich auch einen deutschsprachigen Android-Podcast gesucht und da gab es nichts. Und dann bin ich auf den Uncast gekommen und so, ja, kam das im Prinzip. Und nachdem ich hörte, der Mo hat aufgehört, da habe ich dem Rio direkt mal angeboten, dass ich heute mal einen kurzen Beitrag mache. Und zwar zu einem Gerät, das ich aktuell als Testgerät hier habe. Das soll aber möglicherweise nicht der einzige Beitrag sein. Wenn ich was habe, dann werde ich im Rio auch in Zukunft gerne hier und da unterstützen. Wie es die nächsten beiden Wochen klappt, muss ich mal sehen. Denn nächste Woche ist bei uns Großkampftag beruflich, weil Mobile World Congress in Barcelona ist. Ich bin zwar nicht vor Ort, aber ja, da wird es natürlich auch im Backoffice in Deutschland sozusagen viel zu tun geben. Sicherlich auch vieles Interessantes aus dem Android-Lager und ja, 14 Tage später die CeBIT in Berlin und für mich privat die ITB, die CeBIT in Hannover und die ITB in Berlin. Letztere natürlich eher ja aus privatem Interesse. Ja, jetzt aber zum Eigentlichen, nämlich dem HTC Velocity 4G. Das ist das Testgerät, von dem ich gerade gesprochen habe. Und zwar handelt es sich dabei um das erste LTE-Handy auf dem deutschen Markt. Es wird ab 1. März verkauft. Zunächst in Düsseldorf nur, in den Düsseldorfer Vodafone-Shops. 4 Wochen später geht es dann auch in den bundesweiten Verkauf. Ganz billig ist es nicht. Andererseits im Vergleich zu anderen Android-Spitzenmodellen muss ich sagen, es geht noch. Also ohne Vertrag will Vodafone 599,90 Euro für das Gerät sehen. Verträge, es gibt momentan nur zwei Tarife, die angeboten werden in Verbindung mit diesem Gerät. Das ist der Tarif Superflat Internet Plus, der bekannte Tarif. Also es gibt jetzt keinen Spezialtarif. Einzige Ausnahme, es gibt eine LTE-Option, die kostet 10 Euro monatlich extra. Und nur mit dieser LTE-Option lässt einem Vodafone auch ins LTE-Netz. Da muss ich sagen, einerseits kann ich das verstehen. Die wollen die höhere Bandbreite nicht ohne Aufpreis hergeben. Das war damals zu UMTS-Zeiten schon im Gespräch, dass die Netzbetreiber für mehr Bandbreite auch mehr Geld sehen wollten. Andererseits muss ich sagen, gefällt mir persönlich das Telekom-Modell deutlich besser. Die sagen, uns ist es eigentlich egal, ob du über LTE, über UMTS oder über GSM surfst. Du hast einen Vertrag, du hast einen Tarif. Dein Tarif sagt, du darfst mit dieser und jener Bandbreite surfen. Ob du das über LTE oder über UMTS machst, ist uns egal. Also nehmen wir einen ganz normalen Telekom-Mobilfunkvertrag, wo ich glaube 7,2 Megabit pro Sekunde im Downstream über HSDPA im Endeffekt drin sind. Dann bekomme ich die gleiche Bandbreite eben auch über LTE. Was bekomme ich bei Vodafone? Nichts. Es sei denn, ich buche eben für 10 Euro im Monat extra diese Option. Dadurch bekommt man auch ein bisschen mehr Highspeed-Datenvolumen, bevor die Flatrate gedrosselt wird, aber an sich muss ich sagen, gefällt mir die Telekom-Lösung besser und ich bin froh, dass ich im Prinzip Telekom-Vertragskunde in dem Fall bin. Ja, der eine oder andere wird vielleicht sagen, was bringt es dir denn, wenn es die gleiche Bandbreite ist? Kann ich sagen. Ich habe mit diesem Gerät die Erfahrung gemacht, dass es durchaus schon Gegenden gibt, wo es LTE-Versorgung gibt, aber noch keine UMTS-Versorgung. Also gerade bei mir um die Ecke, ich wohne im hessischen Spessart, auf der bayerischen Seite die Gemeinde Frammersbach. Ja, bisher war das Internet auf dem Handy dort ein World Wide Wait. Dort hatte ich nämlich nur GPRS oder Edge, egal von welchem Netzbetreiber, kein UMTS. Aber Vodafone hat diesen Ort mit LTE versorgt. Ja, Und dort kann ich also wirklich, ich habe Download-Tests gemacht, sowohl direkt auf dem Smartphone als auch auf dem Laptop. Ich kam auf 28 Megabit pro Sekunde in der Spitze. Das war sicherlich der Bestwert, den ich hatte. Keine Frage, die habe ich nicht immer. Aber ich sag mal so, zwischen 16 und 28, es schwankt immer so ein bisschen, aber also so rund um 20, 24 hat man eigentlich immer. Das war wirklich sehr, sehr erstaunlich, sehr, sehr beeindruckend. Was mich vor allen Dingen beeindruckt, wenn es dann mal ein bisschen runtergeht in der Performance, das war auf der Rückreise von der Pressekonferenz von Vodafone in Düsseldorf der Fall. Burger King, Nähe Hauptbahnhof Düsseldorf, dort hatte ich nur 5 Megabit pro Sekunde, aber auch relativ schlechten Empfang indoor. Und dort hatte ich 5 Megabit down, aber jetzt kommt's, 7 Megabit pro Sekunde upstream. Also es kommt häufig bei LTE auch vor, dass man einen höheren Upstream als Downstream hat. Ja, zum zweiten Tarif wollte ich noch was sagen, das ist dann die Superflat Internet AllNet. Tja, da reden wir aber dann wirklich über Tarife, die inklusive LTE-Option 60 oder 110 € im Monat kosten. Also, das ist jetzt nicht gerade was für den kleinen Geldbeutel. Und mit Vertrag kostet das Gerät dann entweder, wenn man die große Flatrate nimmt, 49,90 € oder in Verbindung mit dem kleineren Tarif sind es dann 99,90 €. Da muss ich sagen, sind die Gerätepreise ganz okay. Aber wie gesagt, die Folgekosten für den Vertrag sind meiner Ansicht nach definitiv zu hoch. Aber ich denke mal, dass Vodafone hier ganz klar auch die Early Adapter ansprechen möchte, hauptsächlich Kunden ansprechen möchte, die halt eben unbedingt zu den ersten gehören wollen, die LTE nutzen. Ja, ich muss ehrlich sagen, reizvoll ist es. Andererseits aber, muss ich ganz klar sagen, bin ich nicht bereit, die Summen dafür zu investieren. Muss ich also auch ehrlich sagen. Ja, das Gerät ist ein ganz normales HTC-Gerät mit Android. Momentan Gingerbread noch drauf, die also Android 237 mit der bekannten HTC Sense 3,5, glaube ich, ist es, 3,5 Oberfläche. Ice Cream Sandwich Update soll natürlich kommen. Nach Vodafone-Angaben ist das Gerät wohl auch bei der ersten Update-Welle ab Ende März dabei. Ich bin mal gespannt, ob dem dann wirklich so ist. Ja, also im Prinzip von den Features her ist das ähnlich wie jedes andere HTC Android Smartphone auch, mit der Besonderheit eben, dass es zusätzlich zu GSM und UMTS auch im LTE-Netz funkt. Und ja, da hat man eben die Möglichkeit, auch in Gegenden, wo kein UMTS, aber dafür LTE verfügbar ist, sehr schnell im Internet zu surfen. Und besonders interessant ist es dann natürlich, wenn man an Videostreams denkt, an YouTube-Geschichten und ähnliches. Oder wenn man, das kann das Gerät auch, wenn man das Handy als Modem fürs Laptop verwendet. Also Tethering geht natürlich auch, ist auch offiziell unterstützt von Vodafone in den Tarifen. Und ja, das habe ich also auch getestet. Da muss ich sagen, Performance gerade im Downstream ziemlich ähnlich wie direkt am Handy. Also man hat da durchaus auch so seine 25, 26 Megabit pro Sekunde. Der Upstream war etwas schwächer. Der lag dann so bei 12 oder 14 vielleicht. Und die Pingzeiten waren etwas schlechter. Also typische Pingzeit direkt am Handy, wenn ich über Speedtest getestet habe, speedtest.net mit der App. Die lagen so bei 55 Millisekunden, wenn es besonders gut war. Wenn es besonders schlecht war, waren es dann 75 und so ungefähr die Mitte, die war es dann. Und im Tethering-Betrieb kam ich so auf, ja, 75 waren dann die besten Werte und das ging dann hoch bis 90 ungefähr. Kann man sicherlich mobil auch noch mitleben. Abgefahrenen Test habe ich gemacht auf der A45, praktisch von Hanau Richtung Gießen hoch, Tempo 120, ganz schwaches Signal. Aber 9 Megabit pro Sekunde im Downstream. Also muss ich sagen, selbst bei hoher Geschwindigkeit funktioniert das Internet mit diesem Gerät wirklich sehr, sehr gut. Ich habe es noch ein paar Tage da, dann muss ich das Testgerät leider, leider wieder zurückschicken. Aber ich muss sagen, gerade dieses LTE-Surfen hat mich doch sehr beeindruckt. Ich meine, am Handy direkt bin ich der Ansicht, wenn man jetzt nicht unbedingt Videos nutzt und wenn man jetzt nicht in solchen Fällen unterwegs ist, wo eben LTE aber kein UMTS verfügbar ist, merkt man es nicht so. Es mag sein, dass die eine oder andere Seite eine halbe Sekunde früher geladen ist oder so. Ja, aber so richtig spannend wird das meiner Ansicht nach im Tethering-Betrieb. Ja, also das muss ich sagen, ist wirklich beeindruckend und ja durchaus nochmal wesentlich besser, als wenn ich über UMTS jetzt wirklich das Laptop mit Internet versorge. Ja, nach Vodafone-Angaben geht's ab April dann auch mit weiteren Endgeräten von weiteren Herstellern los. Welche Geräte das sein würden oder sein werden, da gibt's momentan noch keine Informationen zu, muss man einfach abwarten. Aber wir haben ja zum Beispiel ein Samsung Galaxy S2 als LTE Prototyp auch letztes Jahr auf der IFA in Berlin schon im September gesehen. Also könnte ich mir vorstellen, dass Samsung da aktiv wird, und LG hat ja im Vorfeld des Mobile World Kongresses gerade die letzten Tage schon mehrere LTE-Endgeräte angekündigt oder teilweise auch schon vorgestellt. Das heißt, auch LG, könnte ich mir vorstellen, ist einer der ersten Hersteller, die da dann entsprechende Endgeräte anbieten werden, hoffentlich dann auch mal zu Preisen, die etwas günstiger sind. Wenn man LTE günstig nutzen möchte, dann geht das momentan per Surfstick. Ich habe jetzt gerade die Tage mal auf günstiger.de oder auch auf eBay geschaut. Also mittlerweile gibt's LTE Surfsticks schon zu Preisen von unter 150 Euro, und ich muss sagen, ich wäre mega begeistert gewesen, wenn wir diese Preise auch 2004 gehabt hätten. 2004, als die ersten UMTS Surfsticks aufkamen, da habe ich nämlich noch mehrere 100 Euro oder Mark waren. Ich weiß nicht mehr, ob das Euro oder Mark waren. Auf jeden Fall wesentlich mehr als diese 150 Euro habe ich damals noch ausgegeben für einen Stick, der dann ja in sehr, sehr wenigen Gegenden nur wirklich UMTS-Performance hatte und ja, wo man dann damals mit 384 Kilobit pro Sekunde surfen konnte. Das ist natürlich heute schon wesentlich besser. Gut, das soweit von mir. Damit gebe ich wieder zurück zum Rio. Herzlichen Dank an den Markus. Mensch, vielleicht solltest du den Podcast machen. Ich mache mal so ein paar Beiträge als ab und zu mal für dich. Wahnsinn. Vielen Dank. Sehr schön. Und ich gehe jetzt weiter mit den News. Ja. Und was liegt an? Klar, der World Mobile Congress. Ich hoffe, ich habe das jetzt mal richtig gesagt. Ich verwechsel das immer. Ja, World Mobile Congress, Mobile World Congress und so. Ich glaube, MWC, das ist richtig. 2012, das wird das Thema sein, ja, auch noch bestimmt im nächsten Podcast und im übernächsten, ja, weil da wird es einiges geben, ja, die World Mobile Congress wieder komplett im Zeichen von Android, ich glaube, das kann man jetzt schon sagen, denn was die Firmen da alles angekündigt haben, das wird sich mehr oder minder alles auf Android auswirken und beschränken oder das ganze Thema berühren. Es kommen viele, viele neue Geräte, und einige Firmen haben sich nicht nehmen lassen, schon bereits vor diesem Kongress da solche Produkte zu präsentieren. Beispielsweise das LG zeigt das Optimus 4X oder 4 Times, je nachdem, wie man es sagen will, HD. Ja, das war auch bekannt unter X3. Und das wird jetzt auch bald in den USA kommen. Und LG hat auch noch weitere Telefone gezeigt, und das lässt hoffen, dass auch hier von LG wieder ein neuer, frischer Wind kommt. Gerade dieses 4XHD, was ist ein Name? Also die können sich ruhig gerne was Besseres ausdenken. Naja, okay, aber gerade dies hat ziemlich gute Daten, ja, da geht es wieder richtig schön rund. Ein Tegra 3 Prozessor, ja, ein 4,7 Zoll 720p Display, also nach dem großen Samsung Galaxy Note gibt es auch jetzt ein ziemlich großes, nicht ganz so groß, aber ziemlich großes LG Phone, ja. Und das sieht man auch ein bisschen einen Trend, weil es macht halt doch was her, wenn man so ein großes Display hat, wo man das sehen kann, ja, das ist richtig schön. 16 GB Onboard Storage, 8 Megapixel Kamera auf der Rückseite, benutzt ein IPS LCD Display und klar, Ice Cream Sandwich, ja, aber möglicherweise startet es noch mit Gingerbread, und das ist natürlich wieder, Mensch, warum vergisst doch endlich mal Gingerbread, bringt kein Telefon mehr raus ohne Ice Cream Sandwich. Auch wenn ihr dann danach natürlich sagt, ja, schön, wird kommen, aber nee, Leute, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut, ja. Ice Cream Sandwich, das ist die Referenz, das muss drauf sein beim neuen Handy, ganz klar. Fujitsu zeigt übrigens auch noch ein 13,1 Megapixel Kamera Phone, und da bin ich auch mal sehr, sehr drauf gespannt, ja. Genauere Daten habe ich da jetzt noch nicht, und Aber klar ist, dass Fujitsu auf jeden Fall ziemlich auftrumpfen wird bei der bei diesem World Mo Mobile World Congress. Mensch! Die wollen also da richtig was zeigen. Und auch da wurde schon ein bisschen was eben im Vorfeld bekannt darüber. Gerade dieses Kamerafon möchte ich da sagen, ja. Ich hoffe, dass da ein vernünftiges Objektiv hinten eingebaut ist. Wenn ja, könnte das wirklich ein ernsthaftes Gerät werden, um eben so solche Point-and-Shoot-Aufnahmen zu machen und damit eine herkömmliche kleine Digital-Kompaktkamera endlich mal richtig zu ersetzen. Ja. Aber ich bin da immer sehr, sehr skeptisch, weil es muss ein gutes Objektiv her, am besten noch mit Zoom, um das wirklich zu machen. Und das glaube ich bei diesem Gerät jetzt nicht. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Ja. Und auch hier Ice Cream Sandwich. Ich hoffe, dass es da auch beim Start quasi dabei ist. Ja, ganz, ganz wichtig. Und ja, das ist also eine Geschichte. Es gibt noch weitere Handys offenbar von Fujitsu, die da vorgestellt werden. Und auch da kann man sich also durchaus freuen. Ja. Freuen, ja gut, ich glaube schon. Man kann sich sicherlich auch freuen auf das, wie heißt es nochmal? Ach, hier genau, das NEC. Gerät, und das ist ein bisschen ja, komisch. Also neben einigen Telefonen, die NEC vorstellt, gibt es auch ein ganz neues Gerät, und das nennt sich Medias Global Model. Ja, und das ist so schön beworben mit Best Cloud UX Device. Genau, also ein Gerät, das speziell für die Cloud gedacht ist. Ja, und da eben ja, so ein paar interessante Sachen bietet, wie zum Beispiel ein Dual-Screen-Display, das dann zusammenklappbar ist. Ja, das könnte man zum Beispiel schon vom Kyocera Echo, leider bei uns noch nicht rausgekommen, wird wahrscheinlich auch nie kommen. Man kann also hoffen, dass dieses NEC rauskommt. Und wie gesagt, es wird hier den Schwerpunkt als Cloud-Device haben und eben nicht als normales Android-Phone. Und hier könnten auch wieder ein paar neue Impulse gesetzt werden. Auch hier zeigt NEC, steigt auch in die Android-Saga, sag ich mal, mit ein. Ja, und das ist ja schon wieder ein Riesenplayer, der da mitmacht, und da kann man wirklich, wirklich froh sein. Wie gesagt, ich hoffe, dass diese NEC-Geräte auch in Deutschland erscheinen werden. Ganz sicher ist das allerdings noch nicht. Das muss man auch sehen. Ja. Immer vorsichtig bei diesen Ankündigungen auf dem Mobile World Congress, weil eben oftmals das nur für die USA ist. Manchmal werden sogar, oder doch, des Öfteren werden sogar Geräte vorgestellt, gerade von den japanischen Firmen, die eben nur auf dem japanischen Markt erscheinen. Und ja, ich könnte jetzt wieder anfangen, über den europäischen Markt zu lästern, warum das so ist, dass eben viele Firmen keine Geräte auf den Markt bringen. Aber man darf sich nicht beschweren. Ich habe es zwar jetzt hier nicht in der Linkliste drin, möchte ich auch nur ganz kurz am Rande erwähnen und euch nicht mit so vielen Statistiken langweilen, aber ich habe heute gerade wieder einen Artikel gelesen, dass auch in Deutschland jetzt, sagen wir mal, der Wechsel hin zu Android vollzogen ist. Es wurden jetzt erstmals im Januar mehr Apps für Android heruntergeladen als für das iPhone, und damit hat auch hier bei uns in gewisser Weise, ich meine, von den Verkaufszahlen her, von den Stückzahlen her, war das schon passiert, aber jetzt eben auch von den Nutzungszahlen, wenn man so will, zumindest von den Downloadzahlen, hat Android also auch da bei uns eingeschlagen und die Position übernommen. Also, ja, ist doch, ich finde, es ist was Positives, ja. Man kann das auch anders sehen, wahrscheinlich. Aber gut, Ihr wisst ja, Konkurrenz magisch, vor allem aus dem Microsoft-Lager, wenn die dann doch nicht so, ja, wie soll ich sagen, wenn doch Microsoft nicht jetzt so stark mit einem Google-Bashing anfangen würde, was sie in den letzten Wochen getan haben. Ich hoffe, die wissen, dass sie sich da auch einige Kunden da verprellen. Ja. Ich meine, so privat oder so als Meinung, klar, kann man natürlich mal den einen oder anderen Konkurrent angehen, ja, aber als Firma nach außen hin würde ich doch lieber kleinere Brötchen backen, weil viele Leute, die dann eben bereit sind, mal das Windows auszuprobieren und vorher Android gehabt haben, ja, die werden doch dann vielleicht sich verärgert fühlen, ja, wenn sie als Android-Benutzer schon mal ausgeschimpft werden, beziehungsweise die Firma, die hinter Android steht, eben Google, so niedergemacht wird, dann überlegt man sich doch gleich nochmal, ob man so eine Firma, die eben eine andere Firma basht, vielleicht, ob man da überhaupt was kaufen soll davon. Ja. Ich finde es schade, weil, wie gesagt, ich habe nichts gegen ein Windows Mobile oder Windows Phone 8 als Konkurrenz zu Android. Warum? Warum nicht? Ne? Dann habe ich noch Galaxy S3. Ja, gut, ich hab ja gesagt, ich möchte euch nicht mit Statistiken langweilen. Jetzt werde ich es wahrscheinlich doch machen. Und zwar das Galaxy S3. Oder fangen wir anders an. Das Galaxy S2 hat sich in den letzten 9 Monaten 20 Millionen Mal verkauft. Wow, kann ich dann was sagen. Hammerhart. Ja. Und das Galaxy S3 kommt jetzt langsam, aber sicher ins Gespräch. Aber noch ist das Galaxy S2 das Telefon der Wahl, weil nämlich das S3 erst im dritten Quartal 2012 vermutet wird. Und das wird auch noch eine vorsichtige Schätzung sein. Man kann davon ausgehen, dass es sicherlich nicht früher herauskommt, möglicherweise aber sogar später. Verschiedene Faktoren deuten darauf hin. Zunächst mal kann ich mir vorstellen, dass Samsung erst noch mal abwarten möchte, wie die wie die Verfahren ausgehen werden betreff von irrwitzigen Patenten. Ja. Und wenn so eine UI herauskommt, die übrigens auch hier auf einem Foto deutlich überarbeitet aussieht, ja, also ich meine diese Uhr, die da auf dem Screenshot zu sehen ist, Artikel ist wieder verlinkt, da kann ich nur sagen, die möchte ich haben. Ne? Die möchte ich haben. Das ist der Hammer. Ich find's toll. Dann kann ich mir aber schon vorstellen, dass der Samsung vielleicht jetzt ein bisschen vorsichtig ist und warten möchte, wie das weiter aussieht. Auf der anderen Seite gibt es auch noch natürlich das Problem, dass die entsprechende Hardware wieder mal sehr, sehr gut sein wird bei dem S3 und entsprechend dann auch lieferbar sein muss. Man weiß noch nicht 100%, was da drin ist. Allerdings scheint es doch, sagen wir mal, wieder 4,5 Zoll Display zu sein. Ich kann mir vorstellen, dass da Samsungs eigenes 720p Super AMOLED da eingesetzt wird. Genau, das sieht auch die Android Community so, die Seite. Und ja, das TouchWiz, das muss natürlich dann auch erstmal jetzt an Ice Cream Sandwich angepasst werden. Das ist ja im vollen Gange. Wird auch sicherlich bald kommen. Ich weiß gar nicht, ob es vielleicht in den USA schon für das ein oder andere Modell ausgeliefert ist. Ich glaube es aber nicht. Ist ja immer ein heikles Thema. Ja, hier in dem Fan-Render-Image sieht man, wie das vielleicht aussehen könnte, so ein Ice Cream Sandwich und TouchWiz kombiniert. Aber ich hoffe immer noch, dass Samsung auf TouchWiz dann verzichtet oder das optional macht. Ja, als Launcher oder so, und dass man das Ice Cream Sandwich so nutzen kann. Oder vielleicht eben auch standardmäßig eben diesen Launcher aktivieren und dann bei Bedarf eben auf das Stock Android umschalten, weil Leute, wie gesagt, Ice Cream Sandwich ist Stock Android und das ist es, was man haben möchte. Und was gibt es noch? Google Docs hat ein schönes Update bekommen. Das ist jetzt, ja, ist schön. Ich habe hier jetzt schon, während ich hier rumgeblättert habe, weil ich habe ja die Artikel habe ich hier mit dem Google Docs quasi ein Dokument erstellt und da lese ich immer ab. Und jetzt hier beim Ablesen komme ich hier auf verschiedene Links und verändere die hier wunderbar beim Angucken. Das ist der neue Editor. Das ist schon gut, ja. Wenn man also die Dateien erstellen will, die Docs erstellen will, ist das super gut. Ja, für anzuschauen würde ich mir so einen Read-Only-Modus wünschen. Den gibt es hier aber offenbar nicht. Sehr schade. Naja. Auf jeden Fall ist es, Docs Update bietet auch wieder ein paar Verbesserungen. Auch dieses schöne Offline-Dateiverwaltung wurde etwas verbessert. Man hat jetzt einen vernünftigen, guten Editor, Editing von diesem Dokument ist möglich. Dann wird hier oben eingeblendet, ja, wer dieses, ach, ich glaube, das kann man nicht sehen, wer hier dieses Dokument bearbeitet, ja, oder wer das noch alles ansieht. Ich habe das jetzt nochmal auf dem Desktop geöffnet, ja, und hier oben auch eine Leiste mit entsprechenden Editierfunktionen mit drin. Also auch wieder schön verbessert, bis eben auf diesen View-Only-Mode. Den würde ich mir doch sehr, sehr stark wünschen, dass das integriert wird. Dann heute auch gesehen und gleich ausprobiert und tatsächlich klappte das super gut. Box.com, ehemals auch bekannt unter Box.net, jetzt heißen die glaube ich nur noch Box. Die bieten ja schon seit geraumer Zeit für verschiedene Modelle 50 Gigabyte kostenlos an Cloud Space an. Ja. Und jetzt haben die aus ja, Promotion-Gründen, bestimmt. Tatsächlich ein Angebot, wo sie jedem Android-Nutzer 50 Gigabyte einräumen. Frei, kostenlos. Ihr müsst nur die App installieren und euch mit dieser App registrieren. Das ist ganz wichtig. Auf das Android-Gerät die App runterladen und von dort aus registrieren. Wenn ihr das getan habt, kommt dann eine kleine Meldung nach ein paar Sekunden, dass ihr 50 Gigabyte erhalten habt. Das Ganze soll bis 23. März noch funktionieren. So wie ich gesehen habe im Internet, findet das schon regen Anklang. Also ich würde euch empfehlen, macht das schnell, weil ich weiß nicht, ob die das bis 23. März doch anbieten können. Es gibt allerdings eine Einschränkung oder mehrere Einschränkungen, klar, gegenüber zum Beispiel einem Business-Account oder auch gegenüber den Accounts, den privaten Accounts, die geupgradet werden. Komischerweise, wenn man so ein Upgrade macht, könnte man zum Beispiel einen privaten Account nehmen mit 25 GB mit mehr Funktionen, aber weniger Speicher. Kostet dann aber monatlich 9 Euro oder $9,99. Die Business Features wären dann für 16,99 und hauptsächlich unterscheiden die sich darin, dass man eben eine bessere Verschlüsselung hat beim Upload von Dateien und auf dem Server und vor allem auch, dass man eben mit diesem kostenlosen Angebot, auch wenn das 50 Gigabyte hat, eine maximale Dateigröße von 100 Megabyte hat. Also das heißt, selbst eigene Filme oder sowas zu speichern, ja, oder Urlaubsvideos mit einigermaßen guter Codierung ist da dann leider nicht möglich in dem Cloud Space. Sehr, sehr schade, das ist die Einschränkung, aber natürlich war es ja anzunehmen, dass es da eine Einschränkung gibt. Dennoch für einige Anwendungen sind die 50 Gigabyte dann natürlich Gold wert. Ja. Also die Geschwindigkeit bei Boxnet, muss ich sagen, ist so lala. Also die ist nicht unbedingt so gut, wie man sich das vielleicht erhoffen würde. Ja. Es gibt einen Desktop-Sync, auch das ist sehr, sehr schön. Allerdings nur für Windows und Mac, keine Linux-Sync-Funktion momentan, was natürlich sehr schade ist und das für mich dann natürlich wieder ein bisschen interessant macht. Aber ich habe mich trotzdem mal registriert, für 50 GB möchte ich haben. Ne. Immerhin kann man dann mit seinem Android-Gerät auch Dateien hochladen auf diesen Cloud Storage. und von dort aus verteilen, also Sharing, beziehungsweise eben dann auch zu übertragen von an anderen andere Android-Geräte oder eben auch auf dem Desktop im Browser. Das geht natürlich auch auf Linux. Und dann lässt sich das doch für einige Sachen nutzen. Ja. Wie gesagt, bis 23. März soll es gehen. Ich glaube nicht, dass die Aktion so lange funktioniert. Besonders schön ist eben, sind eher auch diese Sharing-Funktionen inklusive Kommentar Systemen etc. etc. Und das alles insgesamt ist doch schon bemerkenswert. Vor allem, dass eben diese 50 GB kostenlos zur Verfügung gestellt wird, auch wenn eben diese Einschränkung existiert mit diesen 100 MB File-Limit. Dann gibt es noch weitere News von Samsung. Ja, Samsung bietet tatsächlich ein sogenanntes Rugged Phone an. Also mittlerweile haben das Motorola im Angebot, Sony Ericsson, ja, beziehungsweise Sony, ich sage immer Sony Ericsson, Sony Ericsson gibt es ja nicht mehr. Und diverse andere Hersteller, auch Casio hat ja mit diesem Kommando G-Zone oder sowas heißt es, glaube ich, das ist ein totaler wahnsinniger Name. Was im Angebot? Nämlich Outdoor-Handys, das bedeutet eben, dass die ziemlich robust sind, teilweise auch wasserfest, schlagfest, bis zu einem gewissen Maß natürlich. Und, also die für den harten Einsatz, sprich Geocaching zum Beispiel. Ja. Das ist also eine deutliche Anwendungsmöglichkeit dafür, weil beim Geocaching geht es nicht selten ziemlich heiß her und da ist so manches Gerät schnell an seine Grenzen angekommen. Und jetzt eben Samsung, dieses Rugby Smart, ja, das kommt jetzt in den USA für AT&T und es wird wohl auch dann bei uns irgendwann eintreffen. Ja. Macht Sinn. Ist auf jeden Fall ein interessantes Gerät. Allerdings, und hier kommt jetzt wieder die Einschränkung, wo ich tierisch verunsichert bin. Erstmal ist das natürlich mit einem Gerät, mit einem Vertrag von 2 Jahren für $99 erhältlich. Der Preis ist also angemessen. Aber nirgendwo ist erwähnt, mit welcher Taktfrequenz die CPU arbeitet oder welche CPU genau da zum Einsatz kommt. Und genau das ist nämlich das Problem. Auch wenn es den sogenannten Military Standards 810F entspricht, das ist bestimmt eine gute Werbung in den USA, entspricht den militärischen Standards. Bei uns eher nicht, aber okay. Kommt Android 2.3 wieder mal zum Einsatz, was natürlich riesen Minuspunkte gibt, aber dass hier weder der Prozessortyp noch die Gigazelle erwähnt ist, deutet für meine Begriffe darauf hin, dass es eben keine übermäßig hohe Leistung hat, so wie man es leider gewohnt ist von diesen Outdoor-Handys, die alle zwar sehr robust sind, aber meistens total unter der aktuellen Leistungsgrenze, die man haben sollte. Also als das Defy mit 800 MHz rauskam, waren also über 1 GHz oder 1 GHz das Minimum schon auf dem Markt. Jetzt kam das Defy Plus raus mit 1 GHz, wo jetzt die Dual-Core-Handys eigentlich Standard sind. Und das bedeutet hier nichts Gutes, dass da keine Angaben darauf gemacht sind. Gut, ich kann es immer nur wieder sagen, schade, schade, schade. Da fliegt nämlich doch einiges wieder raus, denn Rechenpower ist auch im Feld wichtig, ja, wenn man eben die Sachen machen muss, ja, die gemacht werden müssen. Ja. Apps sind heutzutage ziemlich leistungshungrig und dann nützt einem auch nichts, wenn das Handy super gut robust ist, wenn man die ein oder andere App nur schlecht benutzen kann. Ansonsten sind die Leistungsdaten 3,7 Zoll WGR-Display, 800x480 Bildpunkte mit Super AMOLED. Es gibt eine Speicherkarte Micro SD bis 32 GB, interner Speicher 4 GB und 5 Megapixel Kamera vorhanden. Auch das, ja, mau, aber kann man noch verkraften. Ja. 720p Videoaufnahme ist möglich. Und eine 1650 mAh Lithium-Ionen-Polymer-Akku. Lithium-Ionen, ich glaube, das heißt dann Lithium-Polymer. Die Jungs hier bei Talk Android haben da wohl einen kleinen Fehler gemacht. Und auch das zeigt, 1650 mAh ist einfach zu wenig für ein Gerät, wenn das jetzt hier rauskommen würde mit großen oder mit aktuellen Leistungsdaten, ist es ein bisschen schwach auf der Brust, ja. Standby-Zeit bis zu 16 Tage ist angegeben und auch das zeigt ja davon, dass eher ein leistungsschwacher Prozessor zum Einsatz kommt. Aber wir wollen uns mal da in Geduld üben, würde ich mal sagen, und schauen, ob und wann das bei uns dann auch herauskommt. Der Artikel mit ausführlicher Pressedarstellung hin und her und so weiter ist auch verlinkt. Ja, genau. Und was gibt's noch? Eben gerade, genau, das können wir vielleicht auch noch kurz behandeln, eben gerade noch gelesen. Google beantragt ein spezielles Trackpad-Patent. Ja, also letzte Woche gab es ja schon einen Patentantrag von Google wegen, oder kam raus, dass Google auch die Notifications schon seit 2009 als Patent beantragt hat. Bis jetzt ist dem noch nicht entsprochen worden. Es gibt noch mehr. Zum Beispiel hat Google sich auch ein Patent einreichen lassen, um Voice-Funktion bei dem Bedienen eines TV-Gerätes. Ja, also sprich zum Beispiel Google TV nutzen. Ja, das wurde jetzt ein Patentantrag eingereicht und jetzt wird eben auch ein Patentantrag eingereicht, um ein Trackpad zu schützen, das es ermöglicht, ein Android-Gerät mit einem separaten Trackpad anzusteuern und zu nutzen. Das, so wird spekuliert, deutet darauf hin, dass in Jelly Bean also umfangreiche Desktop-Funktionen integriert sind. Das heißt, dass man möglicherweise ein Jelly Bean Tablet oder auch Telefon einfach anschließen kann an beispielsweise Trackpads, Maus, Tastatur, so wie es teilweise schon bei Ice Cream Sandwich der Fall ist, und das dann ganz unkompliziert bedienen, bei Jelly Bean dann eben noch richtig abgestimmt auf die Oberfläche speziell. Und das ist auch eine interessante Geschichte, vor allem, dass Google sich das jetzt patentieren lässt. Bisher war ja Google immer ziemlich sparsam mit Patentanträgen und hat es nicht als notwendig erachtet, aber naja, ich meine, wenn man dann ständig verklagt wird, dann passiert es natürlich auch, dass man aufpasst, und da ist natürlich die einzig logische Konsequenz, wenn das Patentsystem kaputt ist, dass eben Google sich dem beugt und eben seinerseits für alles, was mit Android zusammenhängt oder mit Google-Sachen zusammenhängt, sich alles patentieren lässt, ja. Und ich finde, das ist in dem Moment auch richtig. Generell halte ich überhaupt gar nichts von Patenten. Ja. Ich bin eigentlich für das Abschaffen des Patentsystems, und zwar komplett, vor allem im Softwarebereich. Ja. Aber solange es so ein Patentsystem gibt, finde ich es richtig, wenn Google jetzt massiv, genau wie Apple, alles patentiert, sei es noch so sinnlos, ja, für alles ein Patent anreicht. Damit nämlich eben genau die Konkurrenz nicht kommen kann und Patente stehlen, beziehungsweise eben nicht Patente, sondern Funktionsweisen stehlen und in ihr Geräte einbauen und gleichzeitig aber Google dann anprangern, sie hätten was von ihnen geklaut, ja, und dann hier solche Prozesse anstreben. Und bei dem Thema rege ich mich immer leicht auf, ja, das wisst ihr. Und ich bin auch da wieder sehr verwundert. Interessant, wie gesagt, dass 2009 auch das Patent eingereicht wird für die Google Notifications, und es kann durchaus sein, dass wenn diesem Patent jetzt entsprochen wird, ja, das wird bestimmt bald passieren, dass Apple auch aus seinem iOS diese Notification-Funktion, die jetzt integriert ist in iOS 5, wieder wegmachen muss, weil meiner Meinung nach ist es ein ganz klarer Fall von, also von, ja, sagen wir mal, UI-Copy. Ja. In der Regel habe ich da nichts dagegen, also absolut nicht. Von mir aus könnte das Apple durchaus machen, kein Problem. Ja. Nur dann müssen sie auch umgekehrt eben das Ganze mit keinem Problem, ja, kommentieren und eben auch Google leben lassen. Ja. Und wenn es dann eben um die, ja, um, sag ich mal, das Überleben gekämpft wird, dann, ja, hat man auch das Recht, dann eben zurückzuschlagen und zu sagen, okay, die wollen nicht, dass wir die Funktion benutzen, dann dürft ihr unsere Funktion auch nicht benutzen. So, ganz einfach ist es. Ja. Zwar wie im Sandkasten, ja, wie im Kindergarten, aber das Patentsystem tut das eben fördern, vor allem das US-Patentsystem, aber bei uns ist es auch nicht viel besser. Und deswegen ist das eine Sache, ja, schmeißt du mit Sand, schmeiß ich zurück und es kommt gleich noch ein Eimer hinterher. Ja. So ist es. Und von daher sehe ich da also kein ja, Problem drin, sondern im Gegenteil, ich hoffe, dass auch dieses Patent Google bekommt. Und ich bin durchaus der Meinung, dass es einfacher ist, von Google eine Patentlizenz zu bekommen, als von manch anderer Firma. Ja? Und zu besseren Konditionen. Das ist nicht das erste Mal, dass Google zum Beispiel sogar eine Technologie kauft und diese dann freigibt, auch wenn sie alle Rechte hat, zum Beispiel WebM. Ja, wenn zum Beispiel von dieses On2 Technologies, dieses VP8 gekauft wurde und dann macht Google ein Matroska-Filesystem drum, Ogg Vorbis Audio und verschenkt das quasi als WebM, ja, dann, das ist so ein typisches Beispiel, ja, was dann vielleicht, was andere Firmen dann vielleicht gemacht hätten, ja, die hätten vielleicht dieses System gekauft, hätten es dann ein bisschen abgeändert und dann eben mit Klauen und Zähnen verteidigt und Riesenlizenzen gefordert, dass man eben das nutzen kann. Übrigens, ein Patent, das ist nicht, es wird nicht, sagen wir mal, es ist nicht gezwungenermaßen, dann muss man da keine Lizenzen dazu verkaufen, also groß Reibach damit machen. Ja? Aber man muss die Patente schützen. Das bedeutet, wenn man nicht aktiv klagt, so ist das in den USA, wenn man nicht aktiv klagt, dann verliert man seine Patente. Das heißt, wenn so ein Patent genutzt wird von einer anderen Firma, muss man die verklagen, sonst verliert man sein Patent auch. Man muss aber kein Geld für die Lizenzen verlangen. Ja? Man kann die Lizenzen freigeben. Und es wäre, wie gesagt, nicht das erste Mal, dass Google sowas tut. Ja, kostenlos Lizenzen vergeben. Und ich denke, das ist auch ein guter Weg, ein richtiger Weg. Und wollen wir mal schauen, wie sich das entwickelt. Ja. Wundern würde es mich auch nicht, wenn Google dann irgendwann sagen wird: So, jetzt ist aber vorbei mit den kostenlosen Lizenzen. Wir haben uns genug in den Hintern treten lassen von anderen Firmen. Jetzt ist rum. Ja. Vielleicht ist Google da etwas, sag ich mal, friedlicher eingestellt, als ich es bin. Ja. Aber die Erfahrung zeigt eben, dass Google auch das tatsächlich dann zum Wohle der Netzgemeinde macht, obwohl, und das ist natürlich auch ein unumstößbares Faktum, ja, dass Google natürlich da auch wieder eben Vorteile für sich bringt durch die Nutzung des offenen Webs. Ja, also das offene Web, die offenen Standards, das ist auch ein Nutzen für Google. Und jetzt könnt ihr euch selbst darüber streiten, ob Google das nur macht, weil sie selbst da Vorteile davon bekommen und Geld verdienen können, oder ob sie das machen, weil sie wirklich für ein offenes Internet sind. Ist mir ehrlich gesagt egal. Hauptsache, das Endresultat ist dann ein offenes Internet, offene Standards und leicht zu erlangende Lizenzen, ja, wenn es nicht anders geht. Und dann ist alles okay. Und ich sitze gleich mal anschließend hier jetzt noch die Community-Meldungen hinterher. Ganz kurz noch, wenn ihr Mails habt, dann werde ich die hier jetzt auch in dieser Community-Section lesen, ja, in dieser Community-Spalte. Schreibt am besten als unten drunter, wie ihr genannt werden wollt. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig mit Klarnamen, Realnamen, Komplettnamen vor allem, ja. Schreibt am besten als unten drunter, wenn ihr, wie ihr genannt werden wolltet. Und zwar habe ich jetzt diesmal eine Mail bekommen vom André und der hat mir einen Link geschickt, auf diese Seite gestoßen. Und da, ich werde den Link, glaube ich, noch einbauen. Da zeigt Google etwas, was vermutlich jetzt auf dem World Mobile Congress vorgestellt werden wird. Das ist sehr, sehr interessant. Er schreibt, ich bin auf diese Seite gestoßen, aber Google etwas vermutlich Neues ankündigt, was sie auf der Mobile World Congress Messe vorstellen möchte. Vielleicht interessiert euch das für die nächste Sendung. Ah, 100% interessiert mich das für die nächste Sendung, also respektive für diese. Und ich habe mir die Seite angeguckt und es sieht tatsächlich so aus, als ob das Ganze mit dem Google Home zu tun hat. Ja, da würde ich drauf wetten. Und da wird ja auch vermutet, dass Google was ganz, ganz Großes startet. Zum Beispiel in dem Musikbereich, wie etwa dieses, was man schon mal gesehen hat, als Proof of Concept, dass man eben ganz einfach mit seinem Handy an ein Gerät geht und einfach nur in der Nähe ist, ja, und kann dann eben Sachen auswählen oder eben per Sprache, per Zuruf Musik abspielen oder auch zum Beispiel so eine CD einfach an ein Gerät dranhalten, ja, und schon wird das Ganze abgespielt über die Cloud. Auch das kann ich mir vorstellen, dass das damit zusammenhängt. Aber das Android at Home, wie das Projekt ja mal genannt wurde oder immer noch sich nennt, das ist, ich würde sagen, das hat definitiv damit was zu tun und wir dürfen gespannt sein. Da wird sicherlich was ganz, ganz Großes kommen. Ich hoffe, dass ich das jetzt nicht überbewerte und ihr euch nicht zu arg auf jetzt was ganz Revolutionäres einstellen. Dann ist es nur ein Musikplayer, ein neuer. Ja, das kann natürlich auch sein. Neuer Google Music Player auf Android basierend. Warum nicht? Aber ich denke, dass da was Großes, was Interessantes kommt. Also danke an den André. Und der Dome. Ja, ich habe den Klarnamen zwar komplett, aber ich sage jetzt einfach mal Dome, so wie er unterschrieben hat. Ja. Schreibt, hallo Rio, ich habe gerade den aktuellen Podcast gehört. War schon, ich glaube, schon zwei Podcasts hinterher. Ich komme manchmal nicht so hinterher mit den Mails, aber es wird sich ändern jetzt in Zukunft. Ich habe gerade den aktuellen Podcast gehört und da ich bis gestern in Manhattan war, wollte ich mich mal zum Thema Kindle Fire äußern. Also ich habe in vielen Geschäften noch massig Geräte gesehen. Ich weiß zwar nicht, ob die Anzahl der produzierten Geräte so riesig ist, aber von einem Ansturm auf die Geräte habe ich nichts gemerkt. Ich habe auch während meiner 9 Tage dort kein einziges Gerät im Alltag gesehen. Es ist auf jeden Fall ein super Gerät und ich kann deine Meinung nur teilen. Leider ist es für den Import nicht so geeignet, weil es beim Fire die gleichen Probleme gibt wie beim normalen Android Amazon Store. Aber man hat mit dem Gerät automatisch einen freien Monat Amazon Prime. Welches Gerät schwer zu bekommen war und fast überall ausverkauft ist, das ist das Asus Transformer Prime. Dieses ist nur noch vereinzelt in GameStops zu bekommen. Zudem wird es in Amerika ohne Dock verkauft. In Deutschland bekommt man die 32 GB Variante ja eigentlich nur mit Dock. Viele Grüße, Dom. Ja, danke, Dom. Und zwar, du hast absolut recht mit dem Asus Transformer Prime. Das Ding ist natürlich absolut der Hammer, klar. Und ja, es wird sicherlich von der Verfügbarkeit her nicht so gut mehr zu bekommen sein wie der Kindle Fire. Aber beim Kindle Fire muss man bedenken, Amazon kann liefern. Amazon lässt die Dinger produzieren wie verrückt. Und der Ansturm ist enorm. Das kann ich versichern, ja, das versichert auch Amazon und das muss man auch sagen, der Hauptumsatzmarkt von dem Fire ist natürlich bei Amazon im Online-Store. Ehrlich gesagt, ich bin überrascht, dass das überhaupt irgendwo außerhalb von Amazon verkauft wird. Das hat mich jetzt sogar überrascht, das habe ich nicht gewusst. Und die Verkaufszahlen alleine bei Amazon im Store sind massiv. Ja. Gut, dass man jetzt vielleicht noch kein Gerät im Alltag gesehen hat, da würde ich mich nicht so arg drauf fixieren, wenn da 20 Millionen verkauft werden, oder wie viel, ich weiß nicht, ich glaube 20 Millionen sind es nicht, ja, 2 Millionen oder sowas, ich weiß nicht genau, also jedenfalls überschaubar, klar, aber Riesenerfolg für ein Tablet, für ein Android-Tablet, dann ist natürlich die Frage, wie oft taucht das in der freien Wildbahn auf? Ja, nicht so oft, ja, weil in den großen Städten, da wohnen schon viele Millionen Einwohner und da hat dann auch nicht jeder so ein Gerät, ja, und wenn das, was weiß ich, jeder Zehnte so ein Gerät hat, dann wäre das ein Riesenerfolg, ja. Aber jeder Zehnte hat das Teil nicht immer bei sich, benutzt das nicht immer, ja, und so kann es durchaus passieren, dass eben auch bei der großen Stückzahl kaum was zu sehen. Ich erinnere da auch immer gern an Android-Geräte, wenn ich so durch die Stadt gelaufen bin, noch vor einem Jahr, da waren ja die Android-Geräte auch, die haben sich verkauft wie blöde. Aber auf den Straßen hat man es fast nicht gesehen bei den Leuten, ja, weil es eben so viele Menschen gibt, ja, und jeder hat so sein Telefon und da fallen halt diese paar Prozent dann eben nicht auf. Ja. Und erst jetzt, wo halt ja über die Hälfte von den Leuten ein Android-Gerät hat, also zumindest von den statistisch relevanten Käufern, 50%, da sieht man jetzt doch häufiger so Android-Geräte. Und dennoch, wenn man so das liest mit, ja, 50% aller oder 52% aller verkauften Smartphones sind Android-Geräte, dann müsste man überlegen, man geht raus und überall sieht man Android. Auch das ist nicht ganz richtig so. Ja. Und ich sehe immer noch mehr alte Club-Handys, ja, und Nokia-Handys als iPhone und Android-Geräte zusammengerechnet. Ja, das muss man auch sehen, weil es eben so viele Menschen gibt. Aber vielen Dank für deine Erfahrung von in Manhattan. Wow, ne? Also, boah. Ich wollte zwar jetzt sagen, ich wäre auch gern dabei gewesen, aber ich würd jetzt lieber mal nach Tokio gehen und mich das mal angucken. Ah, das war schön. Na gut, okay, also vielen Dank, Dome, an dich für diesen schönen Bericht. So, jetzt ist noch Google Plus dran. Da gab es auch ein paar Nachrichten an den Uncast. Und eine war zum Beispiel noch vom Ingo, der gesagt hat, das Thema Geocaching, ob es da nochmal Infos gibt. Da hat man schon mal im Uncast in der Folge 30 etliche Apps vorgestellt. Aber klar, da wird es natürlich in Zukunft auch noch ein bisschen was geben, weil da tut sich ja einiges, vor allem zu dem Where I Go habe ich noch einiges zu sagen, ja, zu dieser App, das heißt, die heißt aber Where You Go dann, aber wie gesagt, da wird nochmal in der Sendung das auf jeden Fall besprochen. Ja. Dann wegen den Fragen zu dem, was könnte man in Zukunft machen wegen dem Uncast, dass es noch weiter interessanter wird. Ja, und da habe ich das Einbinden der Community ins Spiel gebracht. Es wurde ja recht positiv aufgefasst. Der Peter schreibt, ein Fragen-Sirio klingt schon mal interessant. Ja, warum nicht? Ja, kann man machen. Ich werde auf jeden Fall ein Posting offen machen auf Google Plus. Und Da kann man dann ruhig Fragen mit reinpacken. Natürlich geht es auch auf auf der Hauptseite uncast.netcast.com. Da kann man in den Kommentaren auch zu der letzten Folge am besten was reinschreiben, was man ja gern fragen möchte. Ja, ansonsten wurde auch noch vom Steve K. eine interessante Anmerkung gemacht oder einen Vorschlag und er sagt so, ja, Erfahrungsbericht über Geräte, klar, wäre natürlich eine super Sache, mache ich auch immer, so gut wie es geht, aber das Problem ist ja eben die Geräte, ja, die zu bekommen, ist nicht ganz einfach. Leider sind wir noch nicht so weit wie bei den Podcasts in den USA. Die kriegen die Podcaster dort oftmals von den Firmen sogenannte Review Units gestellt. Ja, bei uns sind sogar noch namhafte Redaktionen, die Teile selbst kaufen. Naja. Er schlägt dann vor, natürlich spaßeshalber, klar, dass ihr nacheinander alle aktuellen Geräte an mich schicken sollt, ja, und dann kann ich sie vergleichen. Ja, bin ich auch dafür, tu das. Nein, ist natürlich, geht ja gar nicht. Ja, ich würde mir zwar das manchmal wünschen, aber das geht natürlich nicht. Das ist viel zu großes Risiko für eure wertvollen Android-Geräte. Ja. Ich traue der Post nicht. Ja, gut. Gab's sonst noch was? Nö, eigentlich war es das soweit. Hier. Ihr könnt noch auf jeden Fall auf die Google Plus Seite gehen. Ich sag's nochmal am Schluss der Sendung, wie ihr dort am besten hinkommt. Und ja, wie gesagt, ich mache dort einen Artikel auf und dann könnt ihr in Zukunft dort auch eure Fragen stellen oder auch wenn ihr Themen vorstellen wollt, könnt ihr das dort tun. Ich lese gern vor oder ihr tut eine Voicemail schicken und wie das geht, werde ich euch in der nächsten Sendung sagen, beziehungsweise auch nochmal einen eigenen Beitrag schreiben auf dem Google Plus Feed vom Uncast. Und jetzt gehe ich gleich weiter mit der App der Woche. So, die App der Woche ist Wattpad. Wattpad ist der Albtraum der Content-Industrie, zumindest im Printbereich. Denn Wattpad ist eine Community, die E-Books und Artikel und auch Gedichte und alles Mögliche, was eben mit Schreiberei zu tun hat, eine Interaktivität ermöglicht, die eben so nicht zu finden ist. Und das bedeutet, man findet hier Tausende von Büchern, Artikel und so weiter, die eben frei verfügbar sind von allen möglichen Leuten geschrieben. Das können durchaus professionelle Autoren sein, die ihr das ein oder andere Werk eben mal so veröffentlichen. Es sind aber auch dann viele Hobby Autoren, Schriftsteller, wenn man so will, ja, die eben ihre Sachen so verbreiten wollen. Ein besonderes interessantes Ding ist zum Beispiel sogenannte Fanfictions. Ja, die sind auch im Anime-Bereich beispielsweise sehr, sehr beliebt. Und auch hier findet man dann eben entsprechende Sachen zuhauf. Es ist ganz gut. Ich habe hier mal drei Bücher reingelegt und unter anderem, ja, ich rufe mal das auf. The Flower of King and Knights, ja, und im Prinzip ist das ein komplettes E-Book-Reading-Programm, ja, so wie man es eben ganz normal gewohnt ist, wie viele E-Book-Reader eben sind, mit den entsprechenden Funktionen, etc. Und ja, man hat ja etliche Einstellungsmöglichkeiten, was die Textgröße betrifft, den Fontstil beispielsweise. Und. Also man kann da etliches einstellen, sehr schön gemacht. Also von der E-Book-Reader-Funktion her ist es auch schon mal ganz gut. Aber eben das Besondere daran ist sind diese Community-Funktionen, die eben bei diesen Publikationen eben dabei sind. Und was da auch noch interessant ist, ist eben die Tatsache, dass man auch über die normale Webseite gehen kann. Für Autoren und für Leser ist das sehr interessant. Man kann sich austauschen, man kann Feedback direkt dem Autor geben, etc. Und natürlich dann auch, sagen wir mal, seine eigenen Ansichten direkt mit dem Autor teilen. Hier seht ihr dann eine Auswahl von Büchern und wie ihr hier schon erkennen könnt, ist das natürlich hauptsächlich in Englisch. Es gibt allerdings hier unten natürlich auch Auswahlmöglichkeiten für andere Sprachen. Nur klar ist, dass da eben nicht so viel drin ist, ja, wie zum Beispiel dann eben bei den Englischen. Aber hier auch sind zum Beispiel jetzt deutsche Science Fiction Bücher. Wie gesagt, ich sage jetzt zwar immer Bücher, Aber das ist nicht unbedingt alles Bücher, was ihr jetzt seht, denn das können auch einzelne kleinere Artikel sein. Ja. Und ja, beispielsweise sind auch jede Menge Gedichte da drin, ja, Prosa und so weiter, die eben hier Poesie, ja, die eben da mehr oder minder von diesen Autoren eben da reingestellt werden. Ja, mehr oder minder natürlich von den Autoren hier reingestellt worden sind. Ja. Es sind ein paar interessante Sachen dabei. Da habe ich schon auf der Webseite gesehen. Ich weiß nicht, ob die jetzt hier auch angezeigt wird. Im Prinzip ist es halt so, dass man hier vieles findet. Vieles davon wird, da bin ich ganz realistisch, nicht dem Qualitäts ja, Standard, sage ich mal, entsprechen, den man vielleicht gewohnt ist von normalen Büchern, aber nichtsdestotrotz kann dann eben man hier interessante Sachen finden, denn es ist quasi eine ungefilterte Community für Bücher zu veröffentlichen. Man kann Kommentare abgeben, man kann Bücher bewerten, man kann eben mit dem Autor in Kontakt treten. Und wie gesagt, es gibt sehr, sehr viel im Marketing steht 100.000 Books. Mittlerweile dürften es bereits über 100 Millionen verschiedenen Werke sein, die da drin ist. So, die ja, sagen wir mal, positive, optimistische Auslegung von dem Ganzen. Ja, ob das wirklich so viel sind, das mag ich noch bezweifeln. Aber auf jeden Fall, es gibt so viel Lesestoff. Ja, wenn ihr offen seid für neue, interessante Bücher, dann ist das eine wirklich gute Alternative. Tja, nicht, vergessen zu sagen, dass das alles kostenlos ist. Und somit habt ihr genug kostenloser Lesestoff, ja, um hier vielleicht, jede Menge Spaß zu haben. Und damit ja, bin ich am Ende von der Vorstellung dieser App. Wattpad, Link findet ihr im Begleitartikel ancast.thenetcast.com. Jetzt mache ich auch noch auf das Ancast die Mehrzahl. Und dort findet ihr dann den Link dazu. So, das war's leider schon wieder vom Uncast für diese Woche. Und wenn ihr Fragen, Anregungen, Artikel, Erfahrungsberichte, Themenvorschläge oder sonstiges habt, könnt ihr die schicken an Google Plus Uncast. Einfach oben in der Suche Plus Uncast eingeben und schon findet ihr die offizielle Google Plus Seite. Twitter at AndroidCast könnt ihr mir auch kurz Nachrichten schicken. Ja? Oder ihr schickt per Mail uncast@thenetcast.com. Da bitte drauf achten. Schreibt, welchen Namen ich in der Sendung nehmen soll, beziehungsweise wenn ihr nicht haben wollt, dass die Mail vorgelesen wird, dann bitte das auch kurz vermerken. Natürlich wird das respektiert, auf jeden Fall. Und ihr findet auch die Links und weitere Informationen zu den eben genannten Themen auf uncast.thenetcasts.com. Immer auf die Mehrzahl achten, thenetcasts.com. Ja? Und dann wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Mal. Tschüss!